England, Irland, Waldviertel. Für mich sind sie das Keltenland. Obwohl ich natürlich weiß, dass die Kelten auch in Gallien, Spanien, Bayern lebten. Ja, in ganz Europa Schrecken und Weisheit verbreiteten. Aber der Böhmische, der Nordwald, mit seinen Feenhügeln und granitenen Kultsteinen, vor denen einst sternkundige Zauberpriester die Druiden ihre Rituale vollzogen. Noch immer ist das grüne Licht von ihren Geheimnissen durchwoben, hören wir in Wasser und Wind den fernen Klang ihrer Stimmen, spüren unsere eigenen, in der Tiefe der Zeit begrabenen Wurzeln. Kaum ein anderes Land hat so viele Orte der Kraft, so viele unsichtbare Türen in andere Welten, von den sich paarenden Schlangen unterirdischer Wasseradern gezeugt. Wer auf ihnen schläft, lässt seinen sterblichen Leib immer wieder im Bett zurück und weht wie ein Sturm über den Wald. Wer auf ihnen lebt, begegnet den Toten. Und wer auf ihnen wacht, entdeckt plötzlich, dass es nicht nur diese eine, sondern viele Wirklichkeiten gibt. Und wir können sie alle bereisen. Es sei denn, unsere Angst fesselt uns an das Jetzt und Hier. Doch kann es sein, dass die Fessel der Angst jählings zerreißt. Sprünge im Raum, Risse in der Zeit sind Bühnen des Spuktheaters, das wir Bewusstsein nennen. Sprünge und Risse, durch die ein Glanz fremder Himmel und Erden fällt. Die steinerne Stube bei Großschönau ist so ein Sprung und ein Riss. Sie steht mitten im Wald, eine alte keltische Kultstätte. Man muss durch einen sehr engen Gang gehen, dessen eine Seite positiv, die andere negativ geladen ist. Man wird dabei gleichsam auseinandergerissen und neu zusammengesetzt. Ganz normale Leute fallen, gehen sie nicht schnell genug an der steinernen Stube vorbei, in Ohnmacht oder fangen zu schreien an. Ich selbst hielt mich 3 Tage lang in ihr auf. Am Abend des 3. Tages wurde ich von einer Wesenheit erfasst, die mir zu diktieren begann. »Ich bin kein gewöhnlicher Mensch, auch kein ungewöhnlicher, sondern, um die Wahrheit zu sagen, ich bin überhaupt keiner.« Bestürzt beugte ich mich über meine kleine rote Schreibmaschine, denn jene nichtmenschliche Wesenheit fuhr fort zu diktieren. »Ich kann dir meinen Namen noch nicht nennen, weil er jenseits eures Alphabets ist. Weder Mann noch Frau habe ich kein Geschlecht in eurem Sinn. Ich bin nicht materiell, sondern, in eure Sprache übersetzt, ein Wesen zwischen Seele und Geist. Du hast mich angezogen, nicht durch deine Neugier, nicht durch dein Wünschen, nicht durch deine Liebe. Wenn ich sage, dass wir einander ähnlich sind, wirst du es verstehen? Ich gehöre dem Stamm der Leuchtenden an. Wir sind so hell, dass man uns selten sehen kann, obwohl wir doch immer da sind. Aber nur wenn wir dunkler als das Licht werden, sagen die Menschen, schau, ein Elb, eine Fei. War es vielleicht doch ein keltischer Ski? Er verkörpert das Zwischenreich zwischen 2 Welten. Schis sind große, glänzende oder schillernde, von innen her leuchtende Wesen, die an übernatürlichen Städten wohnen, in Feenhügeln, Megalithgräbern oder in der steinernen Stube. Die Welt der Schis und die Anderswelt der Toten laufen wie Farben ineinander. Es scheint, dass man sie nicht wirklich trennen kann. Mit dem Einzug des Christentums wurden die Schis zu Feen, Kobolden und unheilverkündenden Geistern. Aber nur in unseren trüben Augen. Außer Menschen gibt es, da können wir ganz sicher sein, auch noch andere Wesen. Sie bewohnen die Anders- oder Unterwelt, ohne auf sie begrenzt zu sein. Und sie erscheinen, sichtbar oder unsichtbar, in der Menschenwelt. Wer die keltischen Wesen der Zwischenwelt wahrnehmen will, muss selbst ein wenig zwischen den Welten leben. Nicht geradeaus, hat mein Mann Gottfried von einem, selbst Elben- und Totensichtig, immer wieder zu mir gesagt. Du musst aus den Augenwinkeln schauen, wenn du die Anderswelt sehen willst. Und manchmal flogen sie auch durch die Luft hinüber in die Anderswelt, schrieb ein unbekannter irischer Autor des 9. Jahrhunderts. 20 war die Zahl des Diesseits, die Zahl unserer Welt, und ich habe die zwei immer als böse empfunden. Sie trennt, was eins ist, in Gegensätze, spaltet uns selbst. Es war die Nord-Süd-Linie, die bei den Druiden in die Ewigkeit wies. Die Anderswelt lag im Norden. Die Ost-West-Linie weist in die bekannte, sichtbare Welt. Auf dieser Linie sollte man niemals schlafen. Jeder Kelte, sagten die Druiden, stammt vom Gott des Todes ab. Der Baum des Todes ist die Eibe. Die Tanne ist der Baum der Geburt. Nicht unsere dunkle Erde, sondern die weiße Welt war das ursprüngliche Universum. Zwischen beiden liegt, in Spannung zwischen beiden Polen, die Welt des Wassers. Eine Welt, die fluktuiert, in der alles seine Gestalt ändert. Die Welt der Feen, Kobolde, Elben. Die Welt des Traums. Das Land hinter den Wellen ist die Anderswelt. Sie ist auch das Totenreich. Im Book of Leinster finden wir eine alte gälische Geschichte, in welcher drei Brüder sich auf eine Reise ins offene Meer begeben. Nach zahlreichen Abenteuern gelangen sie zu einer Insel, auf der Tote und Lebendige in friedlicher Gemeinschaft leben. Wo Jenseitswelten und Menschenwelt sich berühren, sitzt auf der Grenze die Wasserfrau. In den Jenseitsvorstellungen vieler Völker gilt Wasser als das Reich, in das die Seelen der Toten eingehen. So wird es selbst zum Totenland, oder wir kommen, wenn wir es überqueren, auf der fernsten Insel an. Das Wasser ist die Grenze zwischen Leben und Tod. Ist die Fahrt der drei Brüder, sind die vielen anderen seltsamen Fahrten, von denen berichtet wird, Reisen der Seele durch die Welt des Jenseits? Ist die Anderswelt das Reich der Seele? Gehört unsere Seele dem elbischen Totenreich an? Zahlreiche keltische Legenden ranken sich um die geheimnisvolle Insel der Seligen und im Meer versunkene Länder, um eine versunkene Stadt, um die Prinzessin auf dem Meeresgrund. Beide leben auf dem Grund der Fluten fort und werden wieder auferstehen, vielleicht gerade jetzt. Ähnlich wie die Beziehung zwischen Traum und Schlaf ist die Seefahrt ein Übergang zur Entdeckung der anderen Regionen des Seins. Der Bereich, in dem verschiedene Welten einander treffen, wie beim Sterben im Nebel, zwischen Meer und Luft, im Zwielicht der Dämmerung, am Ufer, hatte für die Kelten eine besondere Bedeutung, führte zu Vorstellungen wie der vom gläsernen Meer oder vom Boot aus Kristall, das so manchen Helden ins Andersland der Verheißung entführte. Wir kennen die Apfelinsel Avalon, wo König Artus auf einem goldenen Bett ruhend heute noch lebt. Eine Insel außerhalb der Dimensionen von Zeit und Raum unserer Wirklichkeit. Und es gibt einen ununterbrochenen Kontakt, einen beständigen Austausch zwischen beiden Welten, dem Dies und dem Jenseits. Eine Nacht von den Nächten des Ski gebe ich nicht für dein ganzes Reich, sagt ein irischer Prinz zu seinem Vater, dem König. Die Nacht des Ski, die Anderswelt, taucht ebenso plötzlich auf, wie sie verschwindet. Im irischen Volksglauben gibt es immer wieder Geschichten, in denen man durch einen Tunnel oder Feenhügel eine der unseren aufs Haar gleichende Welt betritt, mit Himmel, Sonne, Bäumen. Doch muss erst der Eingang zu diesem Reich, diesem Kosmos gefunden werden. Gleich diese andere wirklich der keltischen Welt, in der rituelles Königtum mit Menschenopfern verbunden war, während man, um eine Klage durchzusetzen, friedlich gefastet hat. Die gesellschaftlichen Bräuche waren erstaunlich modern. Der Adel und die Klasse der Ärzte, Priester, Dichter und Rechtsgelehrten schickten ihre Kinder zu entfernt lebenden Verwandten, um sie dort in allen Bereichen der Kriegskunst, des Handwerks und guter Umgangsformen ausbilden zu lassen. Mann und Frau waren vollkommen gleichberechtigt. Frauen konnten die Königswürde erlangen und, in der keltischen Spätzeit, auch Druiden werden. Ihre Vorstufen waren die Seher und Barden. An klaren Abenden versammelte der Druide oder die Druidin die in autarken Einzelgehöften lebenden Kelten zur Unterweisung im heiligen Eichenhain, dem Drummedon. Sie schauten zu ihrem Sternzeichen, dem Widder, hinauf und fühlten sich unsterblich in seiner und ihrer immerwährenden Wiederkehr. Ein Sternzeichen kommt, steigt auf, geht nieder, verschwindet und kehrt nach Äonen wieder zurück. Der Tod ist die Verheißung des Lebens.